Ja, Leute, Luna ist gerade über die Tastatur gelaufen. Und da hat sich ein Fenster geöffnet, da steht: Es gab ein Problem mit Ihrer letzten Aktion. Wenn Sie denken, dass es sich um einen Programmfehler handelt, schreiben Sie uns genau, wo er auftrat. Er trat auf meine Tastatur und es handelte sich um die Katze. Ja. Ja, Mel, Leute. Heute gibt es wieder ein humoristisches Video. Ich habe ja vor einiger Zeit Prolog und den Anfang von Die Antwort auf die Träume und auf den Wegen des Lebens gelesen. Ja, wie ich schon in den Kommentaren gesagt habe, ich kann mir eine vollständige Lesung dieser Geschichte einfach nicht geben. Allein schon, weil es so lange dauert, wenn ich es laut lese. Aber ich setze mich jetzt davor und lese still. Und dann werde ich euch die besten Stellen daraus so als Art Highlight-Sammlung immer mal vorlesen und euch den unwichtigen Rest dann zwischendurch erzählen, damit ihr wisst, wo wir gerade stehen, liegen, dödeln und lächeln. Und nur die lustigen Stellen werde ich euch dann vorlesen und kommentieren. Für eine vollständige Lesung der Geschichte guckt doch gern bei Hey der Kollegen vorbei. Es gibt wirklich ganz tolle Lesungen, wenn ihr die Antwort auf die Träume-Lesung eingebt bei YouTube. Und ich fange mal an mit etwas Kuriosem. Das finde ich ganz zauberhaft. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Bei Die Antwort auf die Träume. Da hat Rainer ja sogar noch dazu geschrieben, wie er gern das Cover haben möchte. Die Antwort auf die Träume natürlich als Titel. Da steht dann, hätte die Schrift gerne so, dass ein Buchstabe zwischen hohl aussieht. Ja, gut. Und als Bild hätte ich gerne, neuer Absatz, ein Mann links und eine Frau rechts, die sich im Arm haben mit nacktem Oberkörper. Zu sehen sind sie nur bis zur Hüfte. Wäre das auch bei Rainer mal so geblieben. Der Hintergrund mit Sternen und Mondnebeln, macht der Mondnebel in violett, lila und rot. Neben von den Mann und Frau ausgesehen hinter ihnen sind durchsichtige Abbildungen, die die Seele darstellen soll. Ich habe gerade gemerkt, warum ich das einfach nicht vorlesen kann. Es ist schon wieder schlimm. Ja, das ist Rainers Vorstellung. Vielleicht kennt ihr die Cover, die ja ganz wundervoll designt und illustriert wurden. Es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Aber ich finde es zauberhaft, dass Rainer der Ansicht war, wenn er das einem Verlag so schicken würde, dann interessieren die sich ganz, ganz sicher dafür, was der Autor sich so vorstellt, der ja quasi Marketing-Spezialist ist. Also vor allem der Rainer. Ja. Ja, und dann hat er ja, also er hat ja sowas wie Schmutzseiten angelegt. Die Antwort auf die Träume von Rainer Winkler. Unterstrichen ist noch erstes Buch. Ja, ist ganz wichtig, damit man direkt weiß, es geht weiter. Der Rainer ist ein großer Schriftsteller, das ist nur das erste Buch. Da gibt es bestimmt noch mehr. Und dann hat er geschrieben: Hallo, mein Name ist Rainer. Ich bin der Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben hat. Rainer Autor. Ja, kein Schriftsteller. Ist ein Unterschied. Ich arbeite derzeit an weiteren Büchern, doch dies ist mein erstes Buch. Ja, haben wir schon vorher verstanden. Ich wünsche Ihnen, natürlich klein geschrieben, nun viel Spaß beim Lesen. Auf den letzten Seiten stehen noch, ja, da ist kein Komma und kein Punkt dazwischen, also. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen. Auf den letzten Seiten stehen noch Infos über die verschiedenen Charaktere sowie die Inspiration, die ich beim Schreiben des Buches hatte. Hui, das war knapp. Hat irgendjemand zugehört? Weil ich habe mir nicht zugehört beim Lesen. Richtig gute Autoren-Vita. Oh, richtig. Hier haben wir noch die Buchrückseite. Die Antwort auf die Träume. Auch wieder als Titel. Und in Klammern steht da: Anders als auf der Vorderseite möchte ich die Rückseite unterstrichen haben. Etwas kleiner auf der Vorderseite, aber genauso vom Schriftstil. Ja, es ist designtechnisch richtig schick. Und darunter steht die Buchbeschreibung. Rainer ist 25 und hat nur wenig Erfahrung mit Frauen. Er hat ein paar Frauen in aus einem Magazin Briefe geschrieben. In dem Magazin geht es um Sex. Treffen. Das ist kein gemeinsames Wort, deshalb muss ich das so lesen. Er erhofft sich davon eine erfahrene Frau, die ihm hilft, sich in der Welt der Lust zurechtzufinden. Bislang waren seine Bemühungen jedoch enttäuscht. Dennoch hofft er, die große Liebe zu finden. Was ein Übergang. Wird er Erfolg haben? Also, das ist doch direkt mal ein Klappentext, der macht neugierig aufs Buch. Und dann steht da in Klammern Name des Schriftstellers, Verlag und restliche Sachen für das Buch. Restliche Sachen für das Buch. Nee, ist klar, Rainer. Gehen wir mal kurz durch die Charaktere. Da die ja vorkommen werden, wäre es vielleicht sinnvoll, dass die am Anfang des Buches erwähnt werden und nicht am Ende, wenn man die schon kennt. Aber hey, was weiß ich schon? Name? Nee, schön ist Rainer. Und dann steht da drunter Name Rainer. Ich bin erschüttert. Ihr auch? Alter 25. Haarfarbe braun. Haarlänge lang und lockig. Größe 1,93. Hetzte gerne. Sexuelle Orientierung bi. Hetzte gerne. Intimbehaarung. Teilrasiert. Mit Muster oder was? Afrosch? Vorlieben. Lecken. Frauen glücklich machen. Nee, ist klar. Lieblingsstellung. Missionar. Lieblingsort für Sex. Wir sind alle ganz, ganz ratlos, was da stehen könnte. Sauna und Dusche. Nee, unglaublich. Beziehungsstatus: verheiratet mit Tina. Caroline, Name Caroline. Alter 51. Haarfarbe blond, Haarlänge lang. Größe 1,63. Es wäre bestimmt interessant, sich das zu merken für die Szenen, für die Sexszenen, die erfolgen werden, in denen Caroline dann vor oder hinter Rainer steht und ihm irgendwas, was weiß ich, ins Ohr flüstert oder keine Ahnung, ihm am Ohr knabbert oder was auch immer da passieren wird. Wo doch so ein großer Unterschied ist zwischen ihren Körpergrößen. Nun, auf mehreren Ebenen natürlich, aber ne? Sexuelle Orientierung, wie? Intimbehaarung, da steht nichts. Also, ja, da ist halt nichts. Das ist so bei manchen Venushügeln. Wir haben ja schon viel über die Venushügel gesprochen. Manche sind behaart, manche sind behaart und rasiert. Und bei manchen ist da einfach nichts. Keine Ahnung, das ist so. Vorlieben. Hat am liebsten zwei Männer. Lieblingsstellung: Reiter. Lieblingsort beim Sex: im Wald, an belebten Orten. Beziehungsstatus: geschieden. Carsten, Name Carsten. Alter 39. Haarfarbe braun. Haarlänge lang. Wow, was eine Auskunft. Bodenlang, Bolang, man weiß es nicht. 16,3 cm lang, Rainer. Sexuelle Orientierung. Bi, in Klammern, steht aber auch darauf, nur Spaß mit Männern zu haben. Ne? Intimbehaarung, rasiert. Vorlieben, blassen. Ja gut, manche Leute mögen blasse Menschen sehr gern und andere nicht. Ist okay. Lieblingsstellung? Hündchenstiele. Lieblingsort für Sex? Im Wasser und Sauna. Beziehungsstatus? Geschieden. Tina. Name Tina. Alter 18. Ja, gerade so, nicht wahr? Gerade so. Weil es musste, wahrscheinlich. Haarfarbe schwarz. Haarlänge kurz. Erinnert mich ein bisschen an Dahlia. Die hat ja auch kurze schwarze Haare. Falls ihr euch erinnert an die Geschichte der Drachen. Größe 1,59. Es wird immer kleiner beim Rainer. Also auch auf mehreren Ebenen, aber nun. Sexuelle Orientierung. Sie ist sich lange unsicher, hat aber Bi-Interesse. Ja gut. Ja, das sind eigentlich alle Bi in der Geschichte. Das muss so, weil Rainer Bi ist. Intimbehaarung. Zu Beginn nicht rasiert. In Klammern rasiert sich aber dann für Rainer. Vorlieben lässt sich gerne fingern und lecken. Ja, natürlich, weil die Vorlieben des Rainers lecken sind. Also, ja, muss ich nicht. Und Frauen glücklich machen, ne? Muss man nichts weiter zu sagen. Lieblingsstellung, Missionar. Verblüfft mich zutiefst. Lieblingsort für Sex, im Bad. Ja, natürlich. Da ist noch ein Komma hinter. Ich wette, der hatte da auch die Sauna drin stehen und dann hat er sich das aus unerfindlichen Gründen nochmal anders überlegt. Beziehungsstatus verheiratet mit Rainer. Julia, Name Julia, keine Sorge, das ist der letzte Charakter. Alter 53, Haarfarbe schwarz, Haarlänge schulterlang, Größe 1,62. Sexuelle Orientierung eigentlich hetero. Punkt. In Klammern, mit Caroline aber auch mal bi. Rainer, das mit der Sexualität, und das wechselt man nicht irgendwie wie die Oberbekleidung. Also nicht mal wie du die Oberbekleidung nur alle paar Wochen wechselst. Ne? Das ist so nicht. Intimbehaarung, auch da steht nichts. Julia und Caroline teilen sich irgendwie Ich weiß nicht, was die mit ihren Venushügeln gemacht haben, aber wir sind ja beste Freundinnen und vielleicht hat das was miteinander zu tun. Da waren die sich einig. Die haben keine Intimbehaarung. Vielleicht haben die auch kein Intim. Keine Ahnung. Ich, ja. Vorlieben. Blassen. Oder hat sie was mit Carsten gemeinsam? Sie mögen beide blasse Menschen. Komma, Reite. Lieblingsstellung, Hündchenstiele. Das ist eigentlich nur eine andere Version vom Carsten. Lieblingsort für Sex, Schlafzimmer. Beziehungsstatus, Single. Und dann, was? Jetzt werden hier, es ist doch nicht zu fassen. Am Ende der Geschichte werden uns die Charaktere vorgestellt, jetzt bekommen wir nochmal die Umgebungen aufgezählt. Da waren wir doch schon, wenn wir die Geschichte jetzt bereits gelesen haben. Rainers Haus, Doppelpunkt, Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer. Carolines Villa. Ich glaube, es ist Carstens Villa. Aufenthaltsraum, Strich der Angestellten. Punkt. Badezimmer, Tinas Zimmer, Carolines Schlafzimmer, Esszimmer, Sauna, Duschraum und Umkleideraum. Außerhalb der Häuser. Im Wald an einem Fußweg. Warum bekommen wir diese Informationen? Und jetzt ist hier noch zusätzliche Infos. Vielleicht ist das, was er versprochen hat, das mit der Inspiration. Gucken wir da mal rein, was er geschrieben hat. Geplant war eigentlich kein Buch. Ja, Rainer, hättest es da mal belassen bei. Und schon gar nicht eine Liebesromanze. Ist ja auch keine, ist ein Porno-Roman, Rainer. Keine Sorge. Doch als ich angefangen hatte zu schreiben, mit dem Ziel, mich an einer Erotikgeschichte zu versuchen, wurde daraus in kurzer Zeit so viel, dass ich eine. Ich kann das nicht so lesen, ich kann nicht mehr atmen. Okay, ich muss es doch vernünftig lesen, es tut mir leid. Wir tun so, als wären da Kommas. Doch als ich angefangen hatte zu schreiben, mit dem Ziel, mich an einer Erotikgeschichte zu versuchen, wurde daraus in kurzer Zeit so viel, dass ich eine kleine Geschichte ersann. Nein, es ist entweder es ist so viel oder es ist eine kleine Geschichte und es sind 69 Seiten. Verarsch mich doch nicht. Nach einiger Zeit beschloss ich, daraus ein Buch zu machen. Sagt der Mann, der nicht in der Lage ist, zu sagen, ich schreibe Geschichten, sondern der immer sagt, ich schreibe Bücher. Was halt gelogen ist. Das war der Beginn einer Faszination für dieses Projekt, so dass ich innerhalb von 2 Wochen mehr als 200 Seiten und verschiedene Charaktere geschaffen hatte. Bitte was? Okay, tut mir leid, das hier ist ein PDF-Dokument, ja? Das ist ein DIN A4 und da sind 61 Seiten. Selbst wenn man das jetzt auf A5 teilt und das formatiert in einer gewissen Art und Weise und so, mit einem halbwegs vernünftigen Satzspiegel, also so wie Rainer es geschrieben hat, ergibt das nicht über 200 Seiten. Klar, wenn man die Absätze so trennen müsste und Dialoge auszeichnen und alles, ja, dann würde das viele Seiten ergeben. Aber das ist etwas, von dem Rainer nichts weiß. Insofern, was zur Hölle. Und verschiedene Charaktere geschaffen hatte. Einige dieser Charaktere habe ich nie in das Buch übernommen. Ach, ein Glück. Und es gibt nur einen Charakter, der real existiert. Nein, nein, nein, nein. Nein. Moment, Rainer. Nein, tut er nicht. Ja, die Version, die real existiert, die ist viel schlimmer als der Charakter, den du uns in diesem Buch präsentierst. Rainer, das bin ich nämlich selbst. Schockierend, nachdem der Leser bemerkt hat, dass der Autor Rainer Winkler heißt und jetzt ein Rainer in der Geschichte vorkommt, da wäre er nicht selber drauf gekommen mit ihren 200 Seiten. Alle anderen Charaktere sind fiktive Charaktere, die ich erschaffen habe. Sie haben keinen Bezug zur Realität. Niemand und nichts in dieser Geschichte hat Bezug zu irgendeiner Form von Realität. Es sind lediglich Personen, die ich aus meiner Fantasie erschaffen hatte. Ja, das sind alle Rundum-Infos, die wir bekommen. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Prolog der Liebe habe ich ja gelesen. Und Kapital 1 ja auch. Schön ist auch Kapital 1, aber Kapitel 2. Und dann geht es wieder weiter mit Kapitalen. Und dann bleiben das auch Kapitale. Ja, das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das ist bestimmt ein großer, großer Unterschied. Und es sind 20 Kapitale. Das letzte heißt dann wie das Buch selbst, die Antwort auf die Träume. Und es gibt noch andere schöne Titel wie Seelenverbundenheit oder Einfach genießen. Kapitel 12 ist auch schön. Mit dem Mund. Oje. Oder Kapitel 8 und Kapitel 9 in Folge hier. Der Unterschied zweier Frauen. Es gibt Unterschiede zwischen Frauen? Das wusste ich nicht. Und dann Kapitel 9, die Lust zweier Frauen. Kapital 6, im Orgasmusrausch. Oje. So, wo habe ich denn aufgehört zu lesen? Na, Kapitel 1 war das, glaube ich. Na, guck, und hier sind wir bei Kapitel 2, eine erfahrene Frau. Einmal noch Revue passieren lassen aus Kapitel 1. Der Rainer saß am Computer, er schreibt angeblich Bücher und befummelt dabei den armen kleinen Maulwurf. Und er hat Briefe an ein Sexmagazin geschrieben, an verschiedene Frauen, aber keine meldet sich bei ihm. Aber dann klingelt es bei ihm und da steht eine Frau, die gerne mit ihm fucken möchte. Und er lässt sie dann auch rein. Und sie sind nach oben gegangen in sein Schlafzimmer. Und jetzt machen sie sich fuckbereit. Und die Caroline hat sich ausgezogen. Sie war nicht dick, aber ein paar Rundungen an den richtigen Stellen. Ihr Bauch wölbte sich sanft. Und ihre Hüften waren breite. Ja, gut. Alles klar. Sie hatte den Blick auf sich gerichtet und so griff er wieder nach sich. Sie stöhnte, während sie ihre Hand ein Stück in ihre Scheide schob. Die gesamte Hand. Jetzt schon. Wir haben noch gar nicht angefangen. Okay, also sie betüdelt den Rainer jetzt ein bisschen, versucht ihn zum Ficky zu kriegen, aber bislang tut Rainer einfach gar nichts. Sie macht alles. Ich meine, wir haben nichts anderes erwartet, aber. Also er steht halt wirklich nur da. Ich glaube, wenn sie sich eine Gummipuppe kaufen würde, es wäre fruchtbarer. Auch wieder auf mehreren Ebenen. Ja, sie flirtet jetzt ein bisschen mit ihm, macht ein bisschen Vorspiel. Jetzt zieht sie ihm gerade die Shorts runter und der Rainer kommt. Zum zweiten Mal jetzt hatten wir ja schon das erste Mal ein Kapital 1. Und jetzt fängt sie an zu lutschen und schlucken. Was schluckst denn so? Lächelnd sagte sie, deine Manneskraft ist aber stark. Jo, alles klar. Sie hielt ihn nun am Handgelenk und hatte ihren Mund an sein Ohr gelegt. Das ist das, was ich meine. Wie soll denn das gehen? Rainer steht, sie steht, aber sie ist irgendwie etwas über 1,60 und er ist etwas über 1,93. Nein, einfach nein. Wenn sie noch ein bisschen kleiner wäre, müsste sie sich nicht mal hinknien. Sie fordert ihn jetzt auf, dass er sie berührt. Und er spürte, dass ihr Bein endete. Das ist gut. Das ist gut, wenn die irgendwo enden. Er bewegte seine Finger, also er ist jetzt bei ihrer Wotze angekommen. Er bewegte seine Finger und sie stöhnte. Sie ließ sein Handgelenk los und er streichelte vorsichtig über sie, wobei er nicht genau wusste, wo er seine Finger bewegen sollte und wo nicht. Immer wenn er sie an verschiedenen Stellen berührte, stöhnte sie. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Sie gab aber dennoch willige und lustvolle Seufzer von sich. Er versuchte immer wieder, Stellen zu finden, die sie mehr erregten, aber manchmal stöhnte sie bei derselben Stelle stärker als zuvor und an anderen Stellen weniger, wo sie vorher lauter war. Das ist eine Frechheit, das kann die doch nicht machen. Der arme Rainer. Er spürte eine leichte Wölbung, plötzlich fiel ihm etwas aus dem Sexualkundeunterricht ein. Schon nicht der einzige Schulunterricht, den er sich gemerkt hat. Aber auch den nur unzureichend. Der Kitzler oder auch Klitoris. Kann, wen die Frau erregt war, anschwellen. Nun, er hat jetzt es gefunden. Frag mich, ob er auch noch zum G-Punkt geleitet wird. Jedenfalls ist Caroline verzückt. Er lächelt. Unvermutet, das ist ihre Klitoris. Es ist immerhin schon mal weiter, als wenn er immer nur über den Venushügel streichelt. Das muss ich ja jetzt mal eingestehen. Also bei Sex im Mittelalter habe ich mich die ganze Zeit beschwert, dass er ständig der Meinung ist, das ganze Venushügel-Gestreichle würde reichen. Und dann muss ich dann jetzt, ja. Er hat die Klitoris gefunden. Also vermutet er, ist nicht ganz sicher. Vielleicht wäre es besser, sie gibt ihm das nächste Mal den Plan. So eine Art Fingerleitsystem wie beim Navi. In 10 Zentimetern endet das Bein. Bitte an der Beckenkreuzung abbiegen. An der rechten Schamlippe biegen Sie links ab. 4 Zentimeter dem Vulvaverlauf folgen. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Route wird neu berechnet. Dies ist der Bauchnabel, Sie unfähiger Hornochse. Bitte wenden. Gut, ja, er macht, sie stöhnt, er merkt, okay, es ist richtig und. Dann dringt er plötzlich unabsichtlich in sie ein mit den Fingern. Ist nicht so schlimm, sie war ja schon mit der ganzen Hand drin, das merkt die gar nicht. Was soll? Oh, schön. Jedes Mal, wen er sie so berührte, stieß sie einen lauten Luftseufzer aus, oder er. Und dann ist die Zeile zu Ende und dann bekommen wir drei, vier Leerzeilen. Und dann kommt erst wieder, bewegte sie ein wenig rein und raus, was sie laut stöhnen ließ. Also, wenn man so arbeitet, dann kann man bestimmt 200 Seiten irgendwie hinkriegen. Muss man halt öfter machen. Aber ja, funktioniert. Seine Hand ist nass. Das ist okay. Sie führt ihn zum Bett. Aha. Gut, er wird wieder hart. Ich bezweifle das, aber hey. Und sie macht noch immer alles und er nix. Würdest du bitte das Tuch über meinen Brüsten wegnehmen? Ihr erinnert euch? Frauen haben Tücher über den Dittne. Keine BHs oder so. Einfach nur Tücher. Ja, sie sagt ihm immer noch alles, was er zu tun hat, sonst tut er nämlich nichts von selber. Nicht mal ein blödes Tuch weglegen. Und jetzt bestaunt er ihre Tittne. Sie wurden vom Tuch etwas zusammengedrückt und kleiner wirken lassen, als sie wirklich waren. So ist das mit Tittne. Wenn man da ganz doll drückt mit so einem Tuch, dann werden auch so D-Körbchen plötzlich A-Körbchen, bis man das Tuch wegnimmt. Dann macht das so plopp und dann sind die plötzlich da. Passiert ständig. Er mochte große Brüste und sah sie länger an, als er müssen. Ich wusste gar nicht, dass die irgendeine Quote erfüllen wollten. Da das Tuch sie nun nicht mehr zusammendrückte, haben sie sich wieder zu ihrer normalen Größe ausgedehnt. Jo, und Rainer, das ist wie mit Luftballons, ne? Das mit den Nippeln, da musst du pusten, dann dehnen sie sich noch weiter aus. Ach je, wenn Rainer das jemand wirklich gesagt hätte im Sexualkundeunterricht, das hätte er wirklich gemacht. Stellt euch das mal vor. Die hat schon seinen Schaft in der Hand und wir sind beim Pulsieren. Es pulsiert. Yippie. Und der Rainer stöhnt. Menschen lächeln. Ich sehe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Du pulsierst sehr stark, dass ich sicher bin, wir werden viel Spaß zusammen haben. Das geht mir auch so. Also immer, wenn hier jemand klingelt und ihr wisst ja, dass ich dann, ne, mit dem Tanga immer zur Tür gehe. Also ich weiß, einige von euch haben schon gesagt, das muss ich nicht, wenn ihr zur Tür kommt. Aber dann müsst ihr euch halt vorher ankündigen. Ne? Ich weiß ja nicht, wer vor der Tür steht dann. Aber jedenfalls, ja, immer wenn da so hübsche Männer vorstehen, dann frage ich die immer, wie sehr pulsierst du eigentlich? Und wenn die sagen, die pulsieren ganz doll, dann hole ich die zum Fucken rein. Wenn nicht, dann nicht. Ohne Pulsieren geht hier gar nichts. Ja, Rainer wird rot, seine Eichel ist feucht vor Verlangen und er stöhnt heftig. Und er wird geküsst. Sein ganzer Körper spürte ihre Gegenwart und verzehrte sich nach ihr. Es pulsiert erneut. Körper reiben sich. Es pulsiert erneut. Ich hatte zu lange keinen echten Mann mehr in der Hand. Du wirst, also es ist. Also erstens brauchst du keine ganze Hand für den kompletten Maulwurf. Aber du brauchst wirklich, wirklich richtig viele Hände. Oder die Hand eines Riesen, um den ganzen Rainer in der Hand zu halten. Er konnte kaum atmen, da sie ihm so nah war wie noch nie eine Frau zuvor. Ich habe ihn auch schon oft gesehen, dass er kaum atmen konnte, aber da war nie eine Frau mit dabei. Irgendwas müssen wir verpasst haben. Ich werde zart zu dir sein, doch ich möchte dich auf mir fühlen. Das ist nett von ihr, dass sie zart zu ihm sein möchte. Sie hat ja auch schon in Kapital 1, glaube ich, gesagt gehabt, dass er nichts machen muss, was er nicht will. Finde ich gut. Er konnte nichts machen, als zu stöhnen. Das merke ich. Das merke ich. Er macht wirklich nichts. Gar nichts. Ich wette, sogar die lustvolle Lisa ist, sofern sie aufgeboostet ist, aktiver beim Sex als der Rainer gerade in dieser Geschichte. Er glaubte, dass es ihn bald zerreißen würde. Immer wieder fuhr vor lauter Erregung ein Pulsieren durch ihn. Jetzt plötzlich auch noch durch den ganzen Rainer. Gut, er fleht sie jetzt an, dass sie nicht so schnell macht, weil er ja schon wieder kommt und das ist ja jetzt das dritte Mal und es pulsiert und es zuckt und sie kichert, wie noch immer. Und sie stöhnt jetzt auch. Warum, weiß ich nicht, weil er macht ja nichts. Was kann da schon sein? Bitte, sagte er, ich glaube, dass es mich gleich zerreibst. Ja, wenn er zerreißt geschrieben hätte, dann hätte ich das verneint. Aber zerreibst passt ja schon. Ich weiß nicht, wovor der Angst hat. Wenn es jetzt zu heiß wird und sie zu schnell reibt, ob da dann so ein Feuer entsteht? Keine Ahnung, warum er Angst hat, dass sie ihn zerreibt, aber das ist bestimmt eine ernstzunehmende Gefahr. Deswegen lacht sie auch. Ist gut. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas überlesen und sie reibt die Hand auf seinen Pansy gar nicht von oben nach unten und so, sondern sie hat so die Hände drumrum, wie beim Feuer machen bei so einem Stock. So düt, düt, düt, düt, immer so hin und her. Das ist ge ganz gefährlich, das darf man nicht machen. Also nicht nur wegen der Reibung und der Hitze, sondern habt ihr schon mal mit Knete so Knetschlangen geformt? Wenn man das zu lange macht, dann werden die länger, aber auch dünner. Und in dem Kontext ergibt das zerreibt ja auch irgendwie wieder Sinn. Spritzweltmeisterschaft, na klar. Er entschuldigt sich, dass er so schnell gekommen ist. Erneut und erneut. Beim zweiten Mal hat er sich nicht entschuldigt. Aber ja, für sie ist das okay. Das hatten die ja schon geklärt. Oh ja, genau. Du hast länger gebraucht als alle anderen, die ich hatte. Halt doch die Fresse. Und wie du noch keine Erfahrungen mit einer Frau hatten. Aha. Selbst ein paar der erfahrenen Männer hatten nicht so viel Ausdauer. Ich werde schon wieder sauer. Du solltest auch bedenken, dass du schon zweimal gekommen bist, bevor wir hier lagen. Ja, ist klar. Was zum Fick? Kapitel 3, seine erste. Und nein, ich habe es nicht falsch gelesen. Es steht hier wirklich drin in der Kapitelüberschrift als Kapitel 3. Und im Inhaltsverzeichnis steht es als Kapital 3. Ja, nun. Natürlich, als er ihren Venushügel streifte, löste sie kurz ihre Lippen von ihm und ließ einen Lustseufzer hören, bevor sie ihre Lippen wieder auf ihn presste. So funktioniert das. Gut, er ist froh, er hat wieder die Klitoris gefunden. Das ist auch echt schwer, nicht wahr? Und er gleitet schon wieder in sie. Und er spürte, dass ihr ganzer Unterleib feucht war. Vielleicht holt er ihr eine Windel, weil das scheint mir nicht natürlich. Seine ganze Hand war bereits nass. Ja, wenn er auch die ganze Hand, so wie sie vorher, in ihre Wurzel reinsteckt, dann ist das halt so. Mann. Rainer ist sich immer noch nicht sicher, dass das die Klitoris ist, aber er ist sich jetzt fast sicher. Bla bla, Kitzler, der angeschwollen war, bla bla, sie stöhnt heftig, natürlich. Schamlippen, bla bla. Okay, also immerhin, Rainer hat sich da literarisch beschäftigt mit dem Aufbau des weiblichen Genitals. Das ist mehr, als er zu Wege gebracht hat in Sex im Mittelalter. Ja, ich glaube, positiver wird das hier nicht mehr. Gut, sie seufzt, sie stöhnt natürlich. Sie stöhnt immer noch. Und immer noch. Sie war eine solch schöne und erregende Frau. Dass es nicht lange dauerte, bis er selbst wieder hart wurde. Na klar. Also, Leute, zählt mit, ne? Wir sind dann gleich schon, gar nicht mehr lange dauern bei ihm, beim vierten rainerischen Orgasmus. Er schwillt wieder an. Sein Blut kocht. Da brennt wohl wirklich was. Ach, guck, sie hat einen Orgasmus. Glückwunsch. Er spürte, wie ihre Flüssigkeit über seine Hand spritzte. Er wunderte sich kurz darüber. Aha. Die Stelle mochte ich immer. Irgendwer hat die mal vorgelesen und das ist ganz fantastisch. Also er war ja mit der Hand drin, dann wollte sie die Hand rausziehen. Er ist in dem Moment aber tiefer reingekommen, bla bla. Aber jedenfalls möchte sie halt, dass er mit seinem Pensi in sie reinkommt und deswegen nimmt er die Hand halt auch aus ihr raus, was bestimmt gut ist. Und er kniete nun und schwebte über ihr. Das ist auf mehreren Ebenen einfach so belastend. Also erstmal Rainer und Knien. Nee. Und bitte stellt euch vor, ihr liegt, meinetwegen ihr sitzt, aber eigentlich ihr liegt und Rainer schwebt über euch. Das ist doch das Gefühl, wie wenn ihr an einem Hang steht. Da kommt gerade eine Lawine runter und es fühlt sich an, so als wäre die Zeit stehen geblieben, ne? In so Gefahrensituationen und ihr seht gerade, wie so ein riesiger Felsblock auf euch zustürzt und ihr wisst, ihr könnt nicht ausweichen, der ist da und der wird gleich auf euch landen. Ja? Rainer schwebte über ihr. Ich will das nicht. Niemand sollte das wollen, dass Rainer schwebt. Es kann nicht lange andauern. Er hätte nun leicht mit seinem Glied in sie eindringen können. Ja, Schweben ist ja quasi wie im Wasser. Dann ist alles leichter. Das Leben wäre für Rainer sehr viel leichter, wenn er schweben könnte. Ach Gottchen. Es schluckte. Sie legte ihre Beine um seine Hüfte und drückte ihn langsam zu sich herunter. Sie hätte ihn von sich wegdrücken sollen. Oder ausweichen, wie bei der erwähnten Lawine. Ich will dich spüren, sagte sie. Er zögerte. Er wollte nichts sehnlicher, als in sie einzudringen, doch er wusste nicht, ob er sich lange genug unter Kontrolle halten konnte, um nicht zu früh zu kommen. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Nein, hat er nicht. Es ist ihr egal. Chill halt. Als sie ihn ansah und in ihre Augen schaute, oh, war es, als würde er von einer gewaltigen Macht zu Boden gedrückt. Lauf, Caroline, lauf! Sie sagte, Punkt. Habe keine Angst. Wenn du zu früh kommen solltest, werden wir es eben nochmal machen. Sie wollte ihn mehr, als er ahnte. Sie wollte ihn mehr, als sie sollte, vor allem. Gut, also sie bringt ihn jetzt dazu, dass er in sie eindringt und er spürt ihre Schamlippen an seinem Bensi und wie seine Eichel versuchte, sich dazwischen zuzudrängen. Oh. Und er spürte, wie sie sich öffnete und ihn einlud. Hat sie ein Tattoo da, wo das draufsteht oder was? Welcome. Come in and find out. Ja, gut. Langsam, fast qualvoll langsam, spürte er, wie sie ihn weiter in sich drückte und von ihr umschlossen wurde. Das sorgt schon so ein bisschen für Platzangst gerade bei mir. Es wird gestöhnt, es wird geküsst, es wird gestöhnt und geglitten. Wann wird pulsiert? Es ist schon sehr lange nicht mehr pulsiert worden. Oh, gut. Kommen wir zu Landschaftsbeschreibungen. Sie ließ ihn jedoch nur kurz, bevor die Eichel herausglitt, zurück. Mein Hirn hat diesen Satz nicht gerendert. Nee, egal. Da zwischen der Eichel und dem Schaft eine Art Graben lag. Der Grand Canyon ist da Bayerla, der einen Höhenunterschied darstellte. Ja, das eine ist unter der Meeresoberfläche, das andere drüber. Kennt man. Spürte er, wie er mit dem Rand der Eichel von ihren Schamlippen daran gehindert wurde, herauszugleiten. Platzangst, sag ich doch. Oder vielleicht ist da jetzt ein Vakuum in ihr entstanden und deswegen ist es mit dem Rausziehen gerade echt schwierig. Der Rainer hat sie gerade luftdicht verschlossen. Da entsteht ein Sog. Das ist nicht gut. Er kommt dann nie wieder raus. Schön. Nach einer Weile, in der sie sich so sanft wie es ging geliebt hatten, wurden sie schneller. Wie poetisch. Gemeinsam begaben sie sich auf einen Höhenflug. Düm, düm, düm. Das ließ sie hälftiger stöhnen, als sie es ohnehin schon tat. Hälftiger. Also um eine Hälfte weniger als vorher, oder was? Was ist gut daran? Gemeinsam stöhnten sie bei jedem weiteren Stoß, natürlich. Und gleich kommen sie auch gemeinsam. Also weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus erstmal. Oh, Leute. Oh, das wäre so. Jetzt stellt euch mal vor. Also ich meine, der fuckt ja noch ein bisschen öfter jetzt mit der Caroline dann später. Und mit der Julia auch nochmal. Später ja mit der Tina und die heiratet er dann ja. Aber er benutzt mit keiner von denen Kondome. Ja, ich weiß, diese beiden Frauen sind ziemlich alt, aber es gibt immer noch Zeichen und Wunder. Und jetzt stellt euch nur mal für eine Sekunde vor, die werden alle von dem schwanger. Also klammern wir die Julia aus, okay, aber er fuckt ja die Mutter und den Vater, das reicht eigentlich schon. Und dann heiratet und fuckt er die Tochter, mit der bekommt er später auch Kinder. Das steht in der Geschichte. Aber kurz vorher, weil der die ja zuerst gefuckt hat, bekommt die Caroline auch ein Kind von ihm. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes Rainer-esk. Und ihm vermutlich völlig Schnuppe. Ach ja, er kann nicht mehr, sie muss ihm schon wieder erlauben, dass er kommen darf. Wir haben das ja noch nicht abschließend geklärt gehabt, ist ja nie darüber gesprochen worden. Er versucht immer noch, aus ihr herauszugleiten, aber sie lässt ihn nicht. Sie lächelte und sagte, ihm wurde klar, dass sie ihn nicht aus sich herauslassen würde, bis er gekommen war. Ja, also er hat ja auch keine andere Möglichkeit, ne? Er ist größer, stärker, er ist oben, aber dieser Graben, Leute, ne? Geht nicht. Er stöhnte und rang mit seinem Orgasmus. Schließlich wurde ihm klar, dass er keine andere Wahl hatte, als in ihr zu kommen. Er stieß in sie und stöhnte, ich komme. Sie stöhnte und schrie, ja, komm in mir. Es ist so utopisch. Also, er spritzte. Oh Mann, diese Sätze funktionieren. Also, das. Nee. Okay. Also, er spritzte und stöhnte. Sie auch, vor Begeisterung, als sie ihn spritzen spürte. Bekommt schon wieder diese Kopfschmerzen. Doch er stöhnte so laut und war so auf seinen Orgasmus konzentriert, Überraschung, dass er fast nicht bemerkt hätte, dass auch sie mit ihm zusammengekommen war, Überraschung. Sie wurde durch seinen letzten Stoß und das Sperma, das in sie mit jedem weiteren Stoß spritzte, so erregt, dass auch sie ihren Orgasmus hatte. Rainer glaubte immer noch, dass das so funktioniert. Das ist ja auch öfter schon zutage getreten, dass die Frauen immer dann kommen, wenn die Männer in ihn abspritzen. Das finden Frauen prinzipiell so geil, dass das halt so läuft. Das erklärt auch, warum Rainers Freundinnen aus Denken immer in etwa dieselbe Orgasmusanzahl gehabt haben müssen nach dem Sex wie der Rainer. Das geht ja gar nicht anders. Wenn die immer einen Orgasmus hat, wenn er einen hat, dann muss das ja schon sich die Waage halten. Sonst stimmt was nicht. Also klar, plus minus die 1, 2, 3, die er hatte, als er sich gerade ausgezogen hat. Ne? Aber wenn, liegt es an der Frau, wenn es nicht stimmt. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Als ihm bewusst wurde, dass er sie zu einem Orgasmus geführt hatte, ja, Rainer, du hast gar nichts getan, aber hey, indem er in ihr gekommen war, wofür sie gesorgt hat und ihn dazu genötigt hat, geriet er in Hochstimmung. Gut, beide liegen jetzt nebeneinander und atmen schwer und sehen einander an. Es gibt Gelächel. Ich wusste immer, dass es so schön sein muss, sagte er. Aber so schön habe ich es mir nicht ausgemalt. Ja gut, da gehe ich jetzt einfach nicht drauf ein. Ihr hört es selbst, ja. Ich wollte viel mehr erwähnen, dass Rainer ja gesagt hat, das erste Mal ist fast immer Kacke. Oh. Liegt dann neben ihr und spürt dann, wie sich sein Glied ein wenig aufrichtet und guckt dann runter und ihre Hand ruhte eine halbe Hand breit über ihm. Sein Pensi ist so feinfühlig, die muss den nicht mal anfassen. Oder sein Pensi hat eine Aura und wenn sie diese Aura berührt, dann reicht das schon. Ja, und jedenfalls sagt sie dann was ganz Tolles. Mit einer Stimme, die Bewunderung auszudrücken schien, sagte sie, keiner der Männer, mit denen ich bisher zusammen war, Punkt. Mein Ex-Mann eingeschlossen. Punkt. War so potent, dass er nach einem solchen Erlebnis sich schon wieder zu erholen begann. Rainer ist jetzt offiziell zum Sexgott erhoben worden. Das ist ja auch keine Überraschung, denn Caroline hat die Aufgabe, genau das zu tun und ihn zu intronisieren und zum Fickmeister zu machen, damit er erfahren genug ist. Er sammelt jetzt natürlich noch ein bisschen. Aber prinzipiell ist er hier schon erfahren genug, damit er dann im Anschluss die jungfräuliche, unberührte Maid sich erobern kann, die er eigentlich an seiner Seite möchte. Eine, die ihn bewundert und ihm nicht widerspricht und nicht auf gleicher Augenhöhe ist oder sogar über ihm steht, wie die Caroline. Ich verweise an dieser Stelle auf meine WOT, meine Analyse der beiden einzigen Frauen, die theoretisch für Rainer möglich sind, die Gebieterin und die jungfräuliche Maid. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich kann mir vorstellen, da sind auch Katzen drin gewesen in der Lesung. Es tut mir sehr leid, dass jetzt hier keine Katzen sind. Katzen? Luna, du musst noch was sagen jetzt. Machst du das für mich? Ja. Mach mal Fanmanagement, Luna. Ja, wenn ich hier im Ohrensessel sitze und lese, dann sitzt die Katze immer über mir auf der Lehne und guckt. Das ist gruselig, weil sie ganz ungünstig im Schein der Stehlampe dann beleuchtet wird. So von unten. Ja, es hat so horrorartige Züge, ne? Aber jedenfalls liest sie immer mit und deshalb ist Luna Literaturprofi. Manchmal lese ich hier auch vor. Es könnte sein, dass sie auch deshalb so unglaublich gesprächig ist. Ja.